Madrid, Donnerstag, 11. März 2004. Das Böse schlägt. Tonight I can report to the American people all they said wanted, dead or alive. Geronimo. Hörspiel in 4 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Leon de Winter. Teil 3. London, 8. Juli 2011, am Abend. Sicher genug jetzt hier für dich, Vito? Ich denke schon. Elton Johns glamouröses Auftreten im noblen Hotel Claridge's hatte uns in die Flucht geschlagen. Jetzt saßen wir 2 Straßen weiter im Keller eines einfachen indischen Lokals. Auch hier war es voll. Aber eine schöne Inderin hatte uns gleich in den hinteren Teil gelotst, wo wir unangestrengt reden konnten. Hier konnte uns keiner abhören. Also, wofür brauchst du das Geld? Wenn ich es sage, hörst du einfach nur zu, okay? Okay, schieß los. Ich werde dir helfen, wenn ich kann. Geronimo. Nochmal? Geronimo. Ich verstehe nicht. Wofür ist das Geld? Geronimo. Ja, ich kenne den Namen. Ich habe davon gehört. Er ist noch im Leben. Vito, mein Freund, das kann nicht sein. Du warst doch selbst dabei. Du hast doch die Einheit angeführt. Ja, er lebt noch. Nein, Vito, das kann nicht sein. Sag mal, nehmt ihr mich jetzt auf den Arm? Das ist ein Scherz, Tom. Das ist hirnrissig. Ja, sag doch bitte, dass ich recht habe. Du hast recht, ja, Vito schwafelt. Ist doch so, nicht? Du blöffst. Ja, Armin. Er redet, isst, scheißt. Wer? Der Mann mit dem Codenamen. Du glaubst ihm? Wir haben es gemacht, fehlerfrei. Wir haben Geronimo nicht getötet, wir haben ihn vorher durch jemanden ausgetauscht. Durch wen? Einen Doppelgänger. Einen Doppelgänger? Ihr habt einen Doppelgänger umgelegt? Ja. Und was ist mit der DNA? Von seinem Sohn. Ach, du bist doch verrückt. Wer weiß, wie viele CIA-Augen da zugesehen haben. Wie hätte man denn Geronimo da rausholen und einen anderen reinschleusen können? Es gab einen Tunnel. Ach, und wir wussten das nicht? Nein, sie haben nichts gefunden. Und ihr habt den entdeckt? Nicht wir, Leute, denen wir vertrauen konnten. Tatschiken. Mein Vater war Tatschike. Ich weiß. Tatschiken hassen Geronimo. Massoud war Tatschike. Ich weiß. Tom? Du sagst ja gar nichts. Sag mir jetzt nicht, dass Obama davon weiß. Nein, niemand weiß etwas. Wie groß ist die Gruppe der Insider? Mit mir zusammen 11 Mann und jetzt eher 13, also. Und die 5 Tatschiken. Und du denkst, das kann geheim bleiben bei 18 Mann, darunter 5 Tatschiken? Das wird es wohl müssen. Gott, wenn das wahr ist. Wenn das wahr ist. Ist das die unglaublichste Form von Insubordination in der ganzen verdammten Geschichte? Ihr habt die ganze Welt beschissen. Die CIA, das Pentagon, das Weiße Haus, echt alle auf Erden. Gott, das wäre ein Ding. M.U., guter Freund, wir haben es gemacht. Wir haben die Tatschiken ein paar Stunden vorher den Doppelgänger ins Haus schmuggeln lassen. Bin Laden. Was? Ihr habt diesen Clown aus Goa? Ihr habt den armen Kerl gekidnappt? Ihr habt ihn geopfert? Vito, wie konntet ihr? Der Zweck. Wir wollten Geronimo unbedingt lebend. Und Geronimos Frau, bei der dieser Clown schlafen sollte, hat nichts gemerkt? ZK-122. Ein Betäubungsmittel in der Versuchsphase. Geruchloses Gas. Deswegen schliefen alle wie die Murmeltiere. Sie sind nicht mal aufgewacht, als der Black Hawk gecrasht ist. Sie mussten Geronimo durch den Tunnel tragen, so groggy war der. Und ihr habt ein Theater gespielt? Nein, das war echt. Wir hatten keine Ahnung, ob wir den richtigen oder den falschen hatten. Wir hatten an dem Abend und in der Nacht keinen Kontakt zu den Tatschiken. Ich habe keinerlei Meldungen gehört, dass ein Tunnel gefunden wurde. So etwas dringt doch sofort nach außen. Der Eingang war in einem Schrank in der Küche des Haupthauses. Keiner hat nach einem Tunnel gesucht. Wo haltet ihr ihn fest? Faisabad. Bei den Tadschiken? Ja, ich habe mit ihnen gearbeitet. Sie sind Söhne von zwei Halbbrüdern Massouds. Kenne ich sie? Ich denke schon. Und bist du dort gewesen? Nein, der Kontakt läuft nur über die Tadschiken. Du hast ihn nicht persönlich gesehen? Nein. Oh. Ich vertraue ihm. Und das ist eine Schwachstelle in deiner Geschichte, Vito. Dass du ihn nicht gesehen hast. Hättest du besser vorbereiten müssen, entschuldige. Du glaubst mir nicht? Nein. Tadschiken. Ich bin selbst ein Halber. Und denen vertraut ihr? Ihr wisst nichts. Hast du den Tunnel gesehen? Nein, hast du nicht. Hast du konkrete Beweise dafür gesehen? Dass die den authentischen Geronimo haben und nicht das Duplikat aus Goa? Nein. Sie haben uns Videos gezeigt, haben alles aufgezeichnet. Ich bin nicht verrückt, er ist es wirklich. Wofür brauchst du das Geld? Na, dafür. Erklär es mir. Die Tadschiken, wir bezahlen sie. Wir haben ihnen 110.000 gegeben, sie wollen 100.000 mehr. 210.000 also insgesamt. Kein schlechter Deal für ein Geronimo-Imitat im Keller. Warum gehst du nicht hin und überzeugst dich? Das ist nicht dein Ernst. Doch, das ist mein voller Ernst. Sehen als Glauben. Wenn sie ihn haben, also wenn sie ihn wirklich haben... Dann gebe ich ihnen alles, was sie wollen, meinen Tadschiken-Kollegen. 100.000 genügen. Du willst wirklich, dass Emio nach Faisabad fährt? Ja. Sag mal, willst du mich reinlegen? Stehst du dann mit versteckter Kamera da? Denkst du wirklich, ich würde dich zum Spaß dorthin fahren lassen? Und du, Tommy? Wen hast du im Keller versteckt? Niemanden, mein Lieber. Ich möchte Apana finden. Vielleicht ist sie tot. Aber ich habe einen Hinweis erhalten, dass sie in Pakistan ist. Dabei musst du mir helfen. Du hast die Kontakte, ich nicht. Ich muss sie finden, verstehst du? Dir helfe ich. Aber dir? Man sagt doch einfach, wofür du die Kohle brauchst und hör mit dieser Scheißgeschichte auf. Geronimo lebt. Ist vielleicht auch noch Elvis im Angebot? Amsterdam, 12. Juli 2011. Wir hatten vor, Hashimi zu rekrutieren. Haben dann aber Abstand genommen, als wir von dir die Information erhielten, dass er Kontakte zu den Saudis unterhält. Gute Arbeit, Danny. Danke. Ruth Fiorentino, Anfang 60, Kopf des europäischen Netzwerks. Das Amsterdamer Hotel, in dem sie sich treffen, ist Teil davon. Und hängt voller Kameras, die der Gesichtserkennungssoftware auf israelischen Computern zu tun geben. Ruth ist mütterlich, hochgebildet und Mitglied eines Komitees, das Liquidationen absegnet. So etwas bleibt ihm erspart. Danny ist ein begabter Techniker, der mit seinem Job den perfekten Deckmantel hat und den Eindruck erweckt, genau das zu sein, was man in ihm sieht. Ein fröhlicher blonder Australier. Hashimi hat sein Consulting-Unternehmen in Katar. Hat aber auch einen Draht nach Riad. Es ist noch nicht klar, ob er den für die Al-Thanis nutzt, das ist der in Katar herrschende Clan, oder für sich selbst. Hashimis Verlobung mit einer Verwandten des Clanführers ist ein Freibrief. Grenzenloser Reichtum gegen absolute Loyalität. Es liegt daher auf der Hand, dass er kein Informant der Saudis ist, sondern als Loyalist für die Al-Thanis die Informantenrolle nur vorspiegelt. Die Verlobung ist ein Beleg für Hashimis wahre Gesinnung und das wissen die Saudis auch. Fazit. Mit Hashimi kommen wir nicht weiter. Ja, aber interessant ist dieser Junge hier auf dem Foto. Hübsche Laufbahn beim aktiven Zweig der CIA. Wurde im Dezember 2008 in Afghanistan schwer verletzt. Hat Anfang Februar gekündigt und lebt jetzt in London. Unklar, was er da macht. Er ist geschieden. Es gibt eine Tragödie in seinem Leben. Er hatte ein kleines Kind, das bei den Anschlägen in Madrid am 11. März 2004 verletzt wurde und ein Jahr später gestorben ist. Daran ist seine Ehe zerbrochen. Er heißt Tom Johnson. Hat zwar den Namen eines White Anglo-Saxon, ist aber Jude. Die Großeltern mütterlicherseits Russen, die nach Amerika gegangen sind. Seine Eltern sind ganz passable Musiker, er nicht. Ein starker Mann, wie du siehst. Nicht schlecht, was wir binnen 24 Stunden an Infos zusammentragen können, was? Wozu soll ich das alles wissen? Ich bin kein aktiver Agent. Ich schaffe nur die Voraussetzung. Ich bin nur ein Technikfreak, ein Logarithmist. Das weißt du. Ich möchte dich zu nichts zwingen. Ach. Ich möchte dich nur darum bitten. Worum genau möchtest du mich bitten? Es weicht von dem ab, was du bisher gemacht hast, Daniel. Stimmt. Du müsstest aktiv werden. Aber du könntest einen ausgezeichneten Rekrutierer abgeben. Du bist ein umgänglicher Mensch, bist offen, interessiert. Ein Rekrutierer? Ja, du könntest andere dazu bewegen, für uns zu arbeiten. Ich kann Computer manipulieren, aber Menschen? Tom Johnson? Tom Johnson, ja. Was soll ich genau machen? Sein Freund werden. Und ihn dann anwerben. Er ist ein CIA-Mann. Er kennt alle Tricks. Wir könnten etwas arrangieren. Ich kann keine Scheinfreundschaft nehmen. Das geht mir zu weit. Gerade deswegen bitten wir dich darum. Du willst, dass es echt ist, obwohl du es arrangierst? Genau. Warum ich? Weil ihr etwas gemeinsam habt. Was? Die Musik. Elton John. Bach. Wir haben uns sein Amazon-Konto angesehen. 6 Varianten der Goldberg-Variationen hat er in den letzten Jahren bestellt. Plus DVDs von Glenn Gould. Was hat er euch eigentlich zu bieten? Zugang zu Informationen in Katar, zu den Al-Thanis. Mit Mohammed Hashimi geht ein neuer Stern auf. Wäre schön, wenn Johnson für ihn arbeiten würde. Die sind Freunde. Warum sollte er seinen Freund verraten? Braucht er nicht. Es geht nicht um Verrat. Das Elton John-Foto hat uns neugierig gemacht. Diese 3 Männer. Aber da ist noch etwas. Siehst du den da? Ja. Auf dem Foto eine halb abgeschnittene Gestalt links von den 3 Männern. Das ist Kamal Durrani. Einer der Laufburschen des Londoner Netzwerks des saudischen Geheimdienstes Mukhabarat. Ein gebürtiger Pakistani. Kann Zufall sein, dass er da war. Aber es kann auch sein, dass er unser Trio observiert hat. Was denkst du, was läuft da? Keine Ahnung. Aber man riecht einfach, dass sich da was abspielt. Dieser ST6-Mann, der hat in London nichts zu suchen. Da ist was im Busch. Und wir wollen wissen, was es ist, bevor es uns um die Ohren fliegt. Welche Sprache bevorzugen Sie? Englisch ist in Ordnung. Benötigen Sie Medikamente? 4. August. Faisabad, Afghanistan. Nein. Sie bekommen genug zu essen? Ausreichend, ja. Sie können sich waschen? Ja. Möchten Sie einen Koran? Gern. Bekommen Sie. Vielen Dank. Rauchen Sie? Bitte schön. Der Mann strahlte Macht und Selbstvertrauen aus, wie er da stand mit diesem unverschämten Grinsen, als lache er ihn aus. Er wusste, dass er diesen Mann in einem Film gesehen hatte. Aber welchem? Mitte Juli, London. Eine Woche nach unserem turbulenten Abend fand ich eine Nachricht von MU auf meiner Mailbox. Global Solutions in London sucht einen Consultant. Wäre das nicht was für dich, Tommy? Die haben für mich in Katar gearbeitet. Das sind wirklich Top-Techniker. Ich habe dich empfohlen. Geh doch mal hin. Ach, und in Sachen Apana. Ich habe ein paar Leute angerufen und sie gebeten, etwas in Erfahrung zu bringen. MU war der Einzige, der mir bei meiner Suche nach Apana half. Bei der CIA hatte ich niemanden mobilisieren können. Der Auffindung irgendeines Mädchens könnten sie keine Priorität einräumen. Ich musste abwarten, was MU mit seinen Kontakten zutage fördern würde. Er war gerade auf Reisen in Afghanistan. Vito und mir gegenüber hatte er einen Ausflug nach Faisabad angekündigt. Eine Geschichte mit dem falschen Osama. Ist so spektakulär. Sie würde einem Filmproduzenten eine Menge Geld einbringen. Um wahr zu sein, ist sie leider zu verrückt. Ich glaube dir kein Wort, Vito. Aber ich mache mal einen Abstecher und sehe mir an, was die Tadschiken mit eurem Geld angestellt haben. Wir müssen so schnell wie möglich fahren. Ich weiß nicht, wie lange wir das Ganze noch unter Kontrolle halten können. Faisabad, 4. August. Wie heißen Sie? Wie heißen Sie? Das wissen Sie. Ich würde es gern aus Ihrem Mund hören. Usama bin Mohammed bin Awad bin Laden. Der Mann nickte. UBL war nicht ersichtlich, warum. Wie heißen Sie? Mohammed. Sie sind Muslim? Ja. Sie sind Amerikaner? Der Mann nickte. Bin ich im Gewahrsam der amerikanischen Regierung? Darüber möchte ich nichts sagen. Was wollen Sie von mir? Wir wollen alles wissen, was Sie wissen. Wir wollen mit Ihnen reden, als wären wir Ihre Biografen. Wir wollen jedes Detail Ihres Lebens erfahren. Wir wollen Ihre Pläne kennenlernen, Ihre Fantasien, Ihre Frustrationen, Ihre Wünsche, alles. Zu dem Zweck sind Sie hier. Warum denken Sie, dass ich Ihnen das mitteilen werde? Sie haben keine andere Wahl. Wo ist meine Familie? Für die ist gesorgt. Sind alle am Leben? Fast. Mein Sohn? Es tut mir leid. Er hat sich heldenmütig gewehrt. Sie brauchen kein Mitgefühl zu heucheln. Der Mann war ein Schauspieler. Und die Frauen, die Kinder? Alle wohlbehalten, in Sicherheit. Weiß die Welt, was Sie getan haben? Ja. Warum zeigen Sie mich der Welt dann nicht als Ihren Gefangenen? Sie sind tot. Alle denken, dass Sie tot sind. Lawrence von Arabien. In dem Film habe ich Sie gesehen. Sie spielen Sheriff Ali. Sie kennen diesen Film. Ich sehe mir oft Filme an. Sie sagen viel über Ihre Kultur aus. Es ist interessant zu sehen, wie diese Filme Ihren Werten und Ihrem Denken Gestalt verleihen. Und was sagen Ihre Taten über Ihre Kultur aus? Sie sagen, dass wir den Platz auf Erden einnehmen werden, der uns rechtmäßig zusteht. Ja, das wird von diesem Keller aus nicht gelingen. Die Bewegung ist nicht von mir abhängig. Mein Platz wird von Tausenden anderer eingenommen werden. Sie wissen nicht, welche Gegenkräfte Sie entfesseln. Was Sie uns antun, sind letztlich nicht mehr als Nadelstiche. Sie werden diese Region wieder verlassen. Und dann holen wir uns zurück, was Sie uns weggenommen haben. Sie haben vielleicht Drohnen und Cruise Missiles. Aber wir haben die ewige Kraft Allahs und fürchten uns daher nicht vor dem Tod. Möchten Sie noch eine Zigarette? Was meinten Sie, als Sie sagten, ich sei tot? Die Welt denkt, dass Sie bei unserer Operation getötet wurden. So hat der Präsident es der Welt gesagt. Er weiß nicht, dass ich noch lebe. Wir folgen seinen Anweisungen. Darf ich sagen, dass ich Ihnen nicht glaube? Sie dürfen alles sagen. Es ist uns nur lieb, wenn Sie alles sagen. Und meine Familie denkt auch, dass ich tot bin. Ja. Kann ich den Präsidenten treffen? Ich schließe nichts aus. Ich möchte ein Abkommen mit ihm schließen. Sie glauben, dass Sie dem Präsidenten etwas anzubieten haben? Sie werden nicht enttäuscht sein. Es war UBL gelungen, dem Präsidenten die Nachricht zuzuspielen, dass er wusste, was dieser der Welt verschweigen wollte. Hatten Sie den Stick gefunden? Den Stick, auf dem sich Informationen befanden, die den Präsidenten vernichten würden? Warum verkaufen Sie mich nicht an den Präsidenten? 25 Millionen Dollar? Sie wären alle reich? Sie sind schon an den Präsidenten verkauft worden. Nein, das hier ist eine unabhängige Operation. Ich kenne das Prozedere und Reglement des amerikanischen Militärs. Das hier ist nicht Amerika. Und die Jungs hier sind keine amerikanischen Soldaten, das sind Tadschiken. Sie übrigens auch. Sie haben eine gute Intuition. Sie sind Geschäftsmann? Wer ist nicht Geschäftsmann? Dann könnten wir zu gewissen Übereinkünften kommen. Ich möchte keine falschen Hoffnungen wecken. Ich sagte es schon. Sie werden nicht enttäuscht sein. Ich erwarte nichts und werde von daher auch niemals enttäuscht. Könnten Sie kurz still sitzen? Ich will ein Foto von Ihnen machen. Ich biete Ihnen 100 Millionen für meine Freilassung. Sie sind mehr wert. Kann ich Sie erreichen, wenn ich möchte? Sagen Sie es meinen Männern. Wie haben Sie meine Familie glauben gemacht, dass ich tot bin? Sie haben Ihre Leiche gesehen. Ach, wissen Sie, ich habe mal Klavier gespielt. Ja, wirklich? Ja, ich wollte mal ganz groß werden. London, 5. August. Bei Global Solutions hatten sie mich schon gescreent. Ihr Netzwerk hatte demnach weitreichende Tentakel. Und daraus machten sie auch keinen Hehl. Damit hatten sie richtig spekuliert. Für einen wie mich war das ein Zeichen von Stärke. Ich traf mich mit einem gewissen Danny Davis. Ein sympathischer Typ. Blond, schlank, mittelgroß, schmales, aristokratisch anmutendes Gesicht, geschmeidiger Gang, Australier, intelligent, ungezwungen. Auf seinem Tisch lag eine DVD von Glenn Gould. Ich glaube nicht, dass ich außerhalb des Hauses meiner Eltern je irgendwo eine DVD von Glenn Gould hatte herumliegen sehen. Und nun hier in dieser Firma. Nichts deutete darauf hin, dass diese DVD absichtlich dort platziert worden wäre. Mir war zwar klar, dass man einfach nur mein Amazon-Konto einzusehen brauchte, um Aufschluss über meine musikalischen Vorlieben zu erhalten. Aber was hätte das bedeutet? Was sollte ich daraus schließen? Nichts anderes, als dass Danny Davis ein Bach-Adept war oder ein Gold-Adept. Schön. 1991 war ich beim Königin-Elisabeth-Wettbewerb in Belgien zugelassen. Wow. Ja, ich habe damals das Unmögliche gewollt. Ich war so wahnsinnig nachgeholt, die vollkommenen Goldberg-Variationen spielen zu wollen. Im Ernst. Ja, dann kam alles anders und ich habe Mathematik und Computerwissenschaften studiert. Kennen Sie Johann Adolf Hasse? Davis konnte Hasse? Mit seiner Begeisterung nicht an sich halten, als er merkte, dass wir eine Passion teilten. Ich auch gerne. Er nahm gleich zwei Flaschen Pilze aus dem Kühlschrank und erzählte mir von Goldberg und von einem Johann Adolf Hasse. Der war ein namhafter Komponist und sehr erfolgreich. Hat in Dresden gigantische Opern. Und da in Australien mit einem Fläschchen Bier nicht sehr weit kommt, beschlossen wir noch mit einigen Kollegen in deren Stammpub zu gehen. Es war Freitag, 6 Uhr. Die Straßen voller heiterer Menschen in Wochenendstimmung an einem Sommerabend. Zu Davis' Kollegen gehörte Kathy, eine schlanke Frau von Anfang 30, mit einem Gesicht wie eine ägyptische Sphinx. Sie hatte einen israelischen Akzent. Wir waren die einzigen Unverheirateten und blieben zusammen übrig, als die anderen zu ihren Familien nach Hause gingen. Zigarette? Ja, danke. Trinken wir noch was, Tom? Ja, warum nicht? Vierter August, Faisabad. UBL blieb aufrecht sitzen. In völliger Dunkelheit. Der Amerikaner hatte ihn zutiefst gedemütigt, hatte ihm Zigaretten zugesteckt und ihn angeredet, als wäre er ein minderwertiger Mensch. Er musste sehen, dass er das hier überlebte. War es vielleicht doch die CIA? Spielten sie ein Psychospiel mit ihm? Was war von den Worten des Mannes, der sich Mohammed nannte, wahr oder nicht wahr? Vielleicht hieß er in Wirklichkeit Charlie oder Christian. Sie hatten ihn betäubt, bevor sie ihn verschleppten. Wie hatten sie ihn aus dem Haus geholt? Hatten sie den Tunnel entdeckt? Wenn es sich hier um eine Operation der CIA handelte oder eine von den Special Forces des Militärs durchgeführte, dann befand er sich jetzt in einer Black Site, einem Gefängnis, in dem die amerikanische Gesetzgebung nicht galt, wo sie jede Verhörmethode anwenden konnten, die sie für nötig hielten. Und seine Familie? Wurden sie auch in einem Keller wie diesem festgehalten, in völliger Dunkelheit, wie Ungeziefer, mit einem Eimer, in den sie sich entleeren mussten, ohne Gebetsteppich zum Niederknien? Vielleicht hatte man alle getötet? Bomben mit radioaktivem Material, verseucht ihre Büros, ihre Museen, ihre Tempel des Unglaubens wie Theater und Parlamente und Bars und Tanzlokale, zerstört ihre Bücher, ihre Musik, die Seele ihrer Kultur. UBL musste am Leben bleiben. Das war sein Auftrag. Sag deinen Namen. Ich will ihn hören. Arabisch? Das Arabisch der Saudis. 8 Männer richteten ihre Smartphones auf ihn. Sie filmten ihn. Sie kennen meinen Namen. Deshalb sind sie ja hier. Dein Name? Mohammed hatte auch seinen Namen hören wollen. Was sollte das? Sie wollten ihn unterwerfen. Wenn er seinen Namen nannte, kapitulierte er. Usama. Ein Schlag auf die Wange. Nicht hart, nicht schmerzhaft. Ein Machtbeweis. Dein Name? 8 Männer in traditioneller Kleidung. Über den Köpfen schwarze Balaklavas mit Augen- und Mundlöchern, Munitionsgürtel, Headsets, G28 Automatikwaffen von Heckler und Koch. Neue Turnschuhe, alle 8. Sie wollten ihn brechen. Gehörte das zu den CIA-Techniken? Kam nach dem relativ milden Mohammed nun der gnadenlose Folterer? Wer waren diese Männer? Saudis? Tadschiken mit einem saudischen Kommandanten? Usama bin Mohammed bin Awad bin Laden. Wir haben ihn. Was sagt er? Allah sei gepriesen. Al-Iwan, wir haben das Ungeheuer. Zieh die hier an. Wir gehen auf die Reise. Ein Kämpfer stellte ein paar neue Turnschuhe vor ihn hin. Sie fesselten seine Hände mit einem Kabelbinder, hielten ihn bei den Ellbogen und schoben ihn nach draußen. Es war Sommer. Er sah grüne Landschaft, Bäume, Berghänge. Darf ich erfahren, wo wir sind? 10 Kilometer westlich von Faisabad. Man brachte den Mann, der sich Mohammed nannte. Er war gefesselt. Sein Gesicht war zerschlagen. Omar Sharif hieß der Schauspieler. Seine Lippen bluteten, seine Augen waren zugeschwollen. Er war ein Schauspieler, das war nicht echt. Das war ein Ding von der CIA, mit dem man ihn verrückt machen wollte. Sie zwangen Mohammed auf die Knie. Der Anführer krempelte seine Ärmel hoch, zog Mohammeds Kopf nach hinten und schlitzte ihm mit einer einzigen schnellen Bewegung die Kehle auf. Er sah still zu, wie den Mann das Leben verließ. Wohin bringen Sie mich? Nach Hause. Wo ist das? Riad. Sie war eine schöne Frau. Nein, eine interessante Frau. Intelligenter, argwöhnischer Blick. Schöne Hände. London, 5. August. Wir rauchten und plauderten und checkten beide zwischendurch unsere Mails. Eine SMS von Vito. Er war wieder im aktiven Dienst in Bagram. Meldung, dass MU tot ist. Die Tier auch getötet. Keine Spur von Gast. Fuck. Ruf dich morgen an. Schlechte Nachrichten, Tom? Bedeutete das, dass Vitos Geschichte? Warum hatten sie ihn getötet? Und wer? Die Taliban? Und nicht als Geisel genommen? Gott, MU. Mein Freund. MU tot. Ein Freund von mir. Afghanistan. Ermordet. Oh, das tut mir leid. Wenn du jetzt weg willst, mit der Familie reden und so. Der, mit dem ich reden möchte, der. Ich simste Vito. Bist du erreichbar? Keine Antwort. Mohammed Hashimi. Sie kannten ihn ja bei Global. Ach. Er war bei uns im Büro. Ist ein Kunde von uns. Wir haben in Katar für ihn gearbeitet. Er? Scheiße. Wieder simste ich Vito. Keine Reaktion. Hast du einen Laptop dabei? Ich brauche mehr Informationen. Nein, aber wir können ins Büro gehen. Ein attraktiver Typ. In ihrem kahlen Büro stand auf dem Schreibtisch ein einziges persönliches Accessoire. Ein gerahmtes Foto von einem jungen Mann, der ein dunkelrotes Barett mit militärischem Abzeichen trug. Spezialeinheit der israelischen Streitkräfte. Ich konnte gerade noch einen Blick darauf werfen, bevor sie es wegstellte. Sie verhielt sich, als sei sie bei etwas ertappt worden. Als habe sie einen Fehler gemacht. Dein Mann? Mein Bruder. Du bist Israeli? Ja. Ist er noch im aktiven Dienst? 2006 gefallen, Libanon. Sind hier noch mehr Israelis? 2 andere. Probleme damit? Oh, überhaupt nicht. Als ich zum Militär gegangen bin, war ich lange hin und her gerissen, ob ich nicht zur israelischen Armee gehen sollte. Du siehst aus wie ein Amerikaner schottischer Abstammung. Nee, russische Juden, meine Urgroßeltern. Geflohen vor dem Pogrom in Kiew 1905. Deine Vorfahren? Bagdad. Oh. Ich tippte MUs Namen auf dem Bürocomputer ein. Aktuelle Pressemeldungen schossen über den Monitor. Kurzmeldungen zum Tod eines amerikanischen Unternehmers, der im Norden Afghanistans tot aufgefunden worden sei. Enthauptet. MU, mein lieber Freund. Er sah aus wie Omar Sharif. Mohammed war ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. MU hat viele Frauen gehabt. Zum Glück. Er hatte kein langweiliges Leben. Immer Theater, Konflikte, Abenteuer, Geschichten, Anekdoten, Theorien. Es war schön, jemanden wie ihn zum Freund zu haben. Der wollte demnächst heiraten, ich sollte Trauzeuge sein. Du, ich hab hier nichts zu trinken. Lass uns wieder in den Pub gehen. Hier ist die Voicemail von Vera Baranco. Ich bin die kommenden 10 Tage verreist. In dringenden Fällen rufen Sie bitte mein Büro an. Ansonsten können Sie mir eine Nachricht auf Band sprechen. Ich höre die Voicemail jetzt. Vera. Bist du verheiratet? Geschieden. Kinder? Eine Tochter, sie ist gestorben. Oh, das tut mir leid. Woran ist... Der Anschlag in Madrid 2004, Atocha. Wir sind nicht gleich gestorben, es dauerte noch ein Jahr. Wie alt war sie? 2. Anderes Thema, ja? Was war das andere Thema? Der Mord an MU? Ich wollte nur trinken. Keine Ahnung, ob ich Kathy, war das ihr richtiger Name, zu einer gemeinsamen Nacht überreden könnte. Da kamen plötzlich die SMS-Berichte herein. 1, 2, 3, dann 10. Sie hörten nicht mehr auf. SMS 1. Chinook Crash, Afghanistan. Keine Überlebenden, Kameraden darunter. Wo bist du, Tom? SMS 2. Hast du gehört? Vito bei Crash getötet. SMS 3. Tom, ein ganzes SD6-Team getötet. Ist das wahr? Was hast du gehört? Neuigkeiten über deinen Freund? Weitere schlechte Nachrichten. Andere Freunde. Was ist passiert? Ein Crash in Afghanistan. Ein Chinook. Mit Männern drin, die ich kenne. Abgeschossen? Ich muss telefonieren. Das ist zu viel auf einmal. Hier ist irgendwas faul. Was denn? MU und Vito? Beide auf einen Schlag? Ich kann dir nicht folgen. Wer ist Vito? Danke, Cassie, für diesen Abend. Tut mir leid, dass ich so viel Chaos gestiftet habe. Das konnte ich nicht an. Ich rufe dich morgen an, ja? Ja, gut. Wie heißt du wirklich? Chava, Kurimli Chava. Von Chai. Ken, ja, Leben. Nacht vom 5. auf den 6. August. Ich simste mehrmals an Vito, bekam keine Antwort. Ich suchte die Nummern der Jungs heraus, mit denen ich damals in Vitos Garten Geburtstag gefeiert hatte. Aber auch hier keine Rückmeldung. Hier ist die Voicemail von Vera Baranco. Ich bin die kommenden 10 Tage verreist. In dringenden Fällen rufen Sie bitte mein Büro an. Ansonsten können Sie mir eine Nachricht auf Band sprechen. Ich höre die Voicemail jeden Tag ab. Hi Vera, ich bin's. Ich hab dich in Ruhe gelassen, hoffentlich hat das geholfen. Ich möchte dich gern sprechen, wenn das für dich okay ist. Ich schick dir eine Mail mit meiner Nummer, ja? Alles Liebe. Morgens um 7 schlief ich erschöpft auf meinem Stuhl ein und wachte um 12 mit Schmerzen im Rücken auf. In den vergangenen Stunden hatte sich geklärt, was passiert war. The New York Times, 6.8.2011. Am schwärzesten Tag für die amerikanischen Streitkräfte im nunmehr als 10 Jahre andauernden Krieg in Afghanistan schossen am Samstag Aufständische einen Chinook-Transporthubschrauber ab, wobei 30 Amerikaner den Tod fanden. Wie amerikanische und afghanische Sprecher verlautbaren, waren darunter mehrere Navy-SEAL-Kommandomitglieder der Einheit, die Osama bin Laden tötete, sowie 8 Afghanen. Am späten Nachmittag wurden die Namen der Gefallenen bekannt gegeben. Darunter Vito, Sam, Robbie, Ed, Jerry, Mike. 2 meiner besten Freunde. Sie waren aus dem Weg geräumt worden. Wegen dieser irren Geschichte. Wer sollte mir das glauben? Sie würden mich für einen Spinner halten. Aber wer hatte meine Freunde ermordet? Die Taliban? Oder andere Mächte? Waren das Verschwörungstheorien? Sah ich Gespenster? 6. August, am Abend. Möchtest du heute Abend lieber allein sein? Ich muss mit Leuten reden. Kennst du Leute? Ich kenne Leute, ja. Was meinst du? Für wen arbeitet ihr? Wen? Für unsere Kunden. Für wen noch? Wir sind Partner bei Global. Worauf willst du hinaus? Bei meinem früheren Arbeitgeber bleiben mir die Türen verschlossen. Du weißt, wen ich meine, nehme ich an? Ich denke schon, ja. Ich habe die starke Vermutung, dass du noch einen anderen Arbeitgeber hast. Was ist los, Tom? Was soll das? Ihr habt für Mohammed Hashimi gearbeitet. Ihr habt ihn nach jemandem gefragt, der möglicherweise ein Projekt für euch übernehmen könnte. Aber dieses Foto auf deinem Tisch, Chava, das war ein Fehler. Wie kannst du einen solchen Fehler machen? Du als Profi. Was für ein Fehler? Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich möchte dieses Gespräch nicht am Telefon führen. Kommst du zu mir? Oder ich zu dir? Oder was ist in dich gefahren? Nein, das ist natürlich anders. Stand das Foto absichtlich dort? Es stand absichtlich dort. War das ein Test? Wow, ihr denkt ganz schön weit voraus. Reife Leistung, Chava. Wer? Ihr? Tom? Ihr wusstet, dass ich mit in den Pub gehen würde. Wir beide sollten alleine zurückbleiben. Hast du überhaupt einen Bruder? Sei ehrlich, ich bin nicht enttäuscht. Ich bin voller Bewunderung. Und das Büro, das war irgendein leerer Raum, den ihr für solche Zwecke benutzt. Hast du überhaupt einen Bruder? Sag mal, merkst du, was du sagst? Ich verstehe ja, dass dich diese Scheißnachrichten nicht unberührt gelassen haben. Aber jetzt gehst du entschieden zu weit. Wo bist du? Ihr wolltet wissen, ob ich eure Inszenierung durchschauen würde. Und meine Reaktion würde entscheiden, ob ihr mit mir arbeiten wollt oder nicht. Habe ich bestanden? Wo bist du? In meiner Wohnung. Du hast die Adresse, nehme ich mal an. Eine halbe Stunde später stand sie vor meiner Tür. Mit Danny Davis. Ich schlug vor, dass ich ihnen erzählen würde, was ich über Mohammed Hashimi und Vito Jeffrey da wusste. Dafür verlangte ich eine Gegenleistung. Ihren Einsatz bei der Auffindung der Mörder. Und ich wollte, dass sie mir halfen, ein Mädchen zu finden. Eine Stunde später wurde ich von einer italienischen Nummer aus angerufen. Wir vereinbarten ein Treffen in Amsterdam. Hab deine Nachricht gehört. Muss mich noch von deinen Anrufen erholen. Brauche Zeit. Will nicht immer zurückfallen in den Schmerz um Sarah. Ich will leben. Mein neues Leben leben. Das solltest du auch tun, Tom. XXX. Ich möchte nicht, dass du dich von meinen Anrufen erholen musst. Ich lass dich in Ruhe. Leb wohl. T. Punkt. Danke. XXX. August, Amsterdam. Der Tod ihrer Freunde. Es tut mir leid. Ein tragischer Unfall. Sicher einer der härtesten Schläge für ihre Truppen in Afghanistan überhaupt. So viele Special Ops Jungs. Was für ein Verlust. Sie kannten viele von ihnen. Ja, leider. Nehmen Sie sich bitte selbst Zucker und Milch. Danke. Sie nannte sich Hope Smith. Ein Name, der zu einer blonden amerikanischen Christin gepasst hätte. Aber sie sah eher aus wie ein halbes Städtel. Vielleicht war sie einmal schön gewesen. Jetzt war sie eine ältere Frau. Klein, klapperdürr, mit rot gefärbtem Kraushaar. Scharfen Gesichtszügen und Augen, die eine fast beängstigende Intelligenz verrieten. Später erfuhr ich, dass sie in Kreisen israelischer Sicherheitsdienste eine Legende war. Ihr wirklicher Name war Ruth Fiorentino, den sie mir erst am Ende unseres langen Gesprächs nannte. Wir trafen uns im Sitzungsraum eines Hotels in der Nähe des Amsterdamer Hauptbahnhofs, einer israelischen Location, die zweifellos mit Billigung der niederländischen Behörden funktionierte. Sie wollten mit jemandem von unserer Organisation sprechen. Ja. Ich weiß nicht, ob wir Ihnen behilflich sein können. Wir sind kein Dienstleistungsunternehmen. Und wir wollen keinen Interessenkonflikt. Wir können ohne die Kontakte zu Ihrer ehemaligen Organisation nicht überleben. Ich glaube nicht, dass es den gibt. Ich habe keine Verpflichtung mehr und ich halte mich an die Regeln. Worum es mir geht, ist... Meine Freunde sind, denke ich, aus einem bestimmten Grund gestorben. Mohammed Hashimi und Vito Jafrida und seine Crew. Da muss es einen Zusammenhang geben. Dass sie innerhalb von 48 Stunden getötet wurden, kann kein Zufall sein. Dort herrscht Krieg. Der Chinook wurde in dieses Tal gelockt. Wir sollten auf die Führung in Bagram blicken. Dort wurden Fehler gemacht. Dass die Taliban so etwas versuchen würden und schon früher versucht haben und in Zukunft auch weiterhin versuchen werden, liegt auf der Hand. Bagram hätte das vorhersehen müssen. Da bin ich ganz Ihrer Meinung, Mrs. Smith. Nennen Sie mich Hope. Darf ich Sie Tom nennen? Ich bin ganz Ihrer Meinung, Hope. Aber ich stelle weitere Fragen. War das wirklich allein die Aktion eines Grüppchens von Taliban-Kämpfern? Oder wurden Sie von anderen Kräften dirigiert? Und Ihr Freund Mohammed Hashimi? Er wurde im Norden Afghanistans umgebracht, nebst 5 Kämpfern des Massoud-Clans. Es heißt, dass er wegen eines Drogendeals dort war. Man hat Opiumspuren gefunden. Das ist ein Unsinn. Er hatte eine eigene Firma in Katar gegründet. Er war nicht in der Drogenszene. Er hatte erstklassige Beziehungen zu den führenden Familien in Katar, wollte demnächst heiraten. Er war aus einem ganz anderen Grund in Afghanistan. Sie haben kürzlich mit ihm gesprochen? Mhm. Ich habe ihn am 8. Juli in London getroffen. Sie zog ein Foto aus einer Mappe und schob es mir hin. Es war ein Foto von Elton John mit einer unbekannten Frau, ein Selfie. Im Hintergrund ist das echt? Ja, doch. MU, Vito und ich. In der Lobby vom Claridge's. Hatte ich schon vermutet. Jemand von euch hat uns gesehen. Wen hattet ihr denn im Visier? Das Foto kam uns in die Hände, weil Mohammed Hashimi wegen seiner Position in Katar von Interesse für uns war. Ist Global Solutions ein Dummy von euch? Nein. Sowas sollte man nie machen. Es ist ein legitimes Business. 95% der Aufträge der Firma haben keinerlei nachrichtendienstlichen Bezug. Aber ihr habt einen von Global auf mich angesetzt. Wegen deiner Beziehung zu Hashimi. Ich hatte eine Beziehung zu ihm, die nicht korrumpierbar war. Ich spreche nicht von Korruption. Vielleicht hätten wir ihm gegenüber mit offenen Karten spielen können. Unmöglich, er hätte nicht für euch gearbeitet. Ist jetzt alles blanke Theorie? Ja, Theorie. Was willst du von uns? Eure Hilfe. Bei was? Beim Herausfinden der Wahrheit. Was willst du mit der Wahrheit? Rache. Und Abschluss. Was meinst du mit Abschluss? Ich muss etwas zu Ende bringen, ein Kapitel meines Lebens. Aber das geht nur, wenn ich die Wahrheit finde. Und ein Mädchen. Was für ein Mädchen? Das ist ein Kind, das ich 2008 nach dem Tod seines Vaters in meine Obhut genommen habe. Als meine Basis am 1. Januar 2009 überfallen wurde, haben die Taliban sie verschleppt. Ich habe Hinweise darauf, dass sie verstümmelt wurde. In Khar hat man ihr die Hände abgehackt und die Ohren abgeschnitten. Man beschuldigte sie, teuflischen Aktivitäten nachgegangen zu sein. Womit die Taliban meinten, dass sie Bach hörte und Klavier spielte. Vielleicht hat sie es überlebt. Ich muss sie wiederfinden. Warum? Ich muss wissen, was mit ihr geschehen ist. Warum? Ich bin verantwortlich. Warum? Ich habe sie Bach hören lassen. Ich habe ihr ein Keyboard geschenkt. Gut. Ich verstehe. Was hat sie mit deinen Freunden zu tun? Nichts. Aber wenn du mir hilfst, erzähle ich dir, was meiner Meinung nach mit meinen Freunden passiert ist. Und diese Geschichte wird deinen Amsterdam-Trip zu einem der interessantesten machen, den du je unternommen hast. Du hast keine Ahnung, was für interessante Trips ich in meinem Leben schon unternommen habe, Tom. Dieser Trip gehört zu den Top 5. Du bist dir deiner Sache ja ziemlich sicher. Ich habe nur eine Geschichte. Hat sie etwas mit deiner Organisation zu tun? Ich hoffe nicht. Aber ich kann nichts ausschließen. Wir unternehmen nichts, wenn wir damit unsere Beziehungen zu ihnen aufs Spiel setzen. Verstehst du? Verstehe ich. Wenn Tel Aviv einverstanden ist, können wir nach dem Mädchen suchen. Aber es darf nichts kosten. Und wir gehen keine Risiken ein, klar. Klar. Aber vielleicht ist meine Geschichte so außergewöhnlich, dass du mich schon mit Geld und dem Eingehen von Risiken belohnen möchtest. Ich verspreche nichts. Was hättest du für Osama bin Laden übrig? Seine Leiche. Alive and kicking. Bin Laden. Alive and kicking. So wie Elvis. Hast du den auch alive und kicking im Angebot? Komisch. Auch Emu hatte Elvis zur Sprache gebracht. Der immer lebt. Ist vielleicht auch noch Elvis im Angebot? Nein, nicht Elvis. August 2011, Abu Tabat, Pakistan. Wir sollten ein Buch machen aus dem, was du erlebt hast. Du erzählst und ich schreibe alles auf. Das wollen sicherlich ganz viele Menschen in Amerika und Europa lesen, bestimmt. Und dann laden sie uns ein, zu ihnen zu kommen und darüber zu reden. Dann wissen alle, was mir zugestoßen ist. Ich weiß nicht, ob ich das möchte. Wenn wir das Geheimnis kennen würden. Keiner kann es finden, hatte Sheikh gesagt, wirklich keiner. Aber wenn er das Geheimnis irgendwo versteckt hat, muss es zu finden sein. Eines Tages findet es jemand und dann sagen alle, unglaublich, aber es war schon immer da. Es existiert, aber niemand wusste es, bis jemand es sah. Es ist fast 4 Monate her. Alles ist untersucht worden und keiner hat es gefunden. Oder sie haben nie bekannt gegeben, dass sie es gefunden haben. Denk nach, Apana. Was hat der Sheikh noch gesagt? Ich habe alles schon erzählt. Dass er weiß, dass ich es weiß, dass er es weiß. Ja, und was noch? Was hat er immer wieder gesagt? Ich habe den Präsidenten an den... Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Das hat er immer wieder gesagt. Hab ich dir doch schon alles erzählt. Warum kannst du mir nicht endlich sagen, was der Sheikh tatsächlich gesagt hat? Nicht immer nur Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ich trau mich nicht. Warum nicht? Es ist ein schlimmes Wort. Ich kann keine schlimmen Wörter sagen. Du kannst es ruhig sagen. Das Geheimnis des Sheikhs ist doch unser Geheimnis. Sag's. Nein. Dann finden wir das Geheimnis nie. Ich kann... Was kannst du? Wenn ich etwas anderes meine, kann ich... Versteh dich nicht. Was braucht man für einen guten Kuchen? Ist das ein Rätsel? Was gehört in einen Kuchen hinein? Was weiß ich? Mehl vermutlich. Milch. Und was noch? Eier. Genau. Eier, okay. Ich hab den Präsidenten an den Eiern. Das hat er gesagt. Jabbar konnte gar nicht genug bekommen von diesen Geschichten über den Sheikh. Wer wusste schon, dass der Sheikh so oft auf einem Moped durch die Stadt gefahren war? Oder manchmal mit einer Bettlerin ohne Hände zusammen in die Wälder gegangen war? Apana hatte auch einmal von Männern erzählt, die in der Garage aufgetaucht waren. 2 Mal war das vorgekommen. 6 Wochen vor dem Abend, an dem der Sheikh getötet wurde, und am selben Abend. Sie hatten sie nicht bemerkt, wie sie oben auf dem Zwischenboden gehockt und die Luft angehalten hatte. Sie hatten nur Augen gehabt für das, was unter ihren Füßen war. Und es waren keine Amerikaner. Sie sprachen ihre Sprache. Es waren Tadschiken gewesen. Da war sich Apana ganz sicher. Ich habe noch ein Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen für dich. Erzähl! Der Sheikh sagte, keiner kann es finden. Sie gucken überall, auch in der Küche, aber sie gucken nicht mit ihrem Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Mit ihrem Pünktchen, Pünktchen. Sag schon. Willst du wirklich? Ja, sag's. Wirklich? Sag es. Arsch. Sie gucken nicht mit ihrem Arsch. Mhm. Man sitzt auf ihm. In der Küche, sagte er. Mhm. Auch in der Küche gucken sie nicht mit ihrem... Apana, ich hab's. Du bist ein Phantaston. Starke Geschichte, aber reine Fantasie. Was soll ich damit? Es gibt jetzt eine Gruppe, eine Macht, was weiß ich, die UBL übernommen hat. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ist es mein Verein? Aber würden die so weit gehen, erst die Sikhs durch die Taliban abschießen zu lassen? Die Taliban? Haben sie ihn befreit? Dann hätte er inzwischen von sich hören lassen. Wenn UBL redet und seine Geheimnisse preisgibt, steht die ganze Welt Kopf. Und CIA und Pentagon und das Weiße Haus werden bis auf die Knochen blamiert. Warum, Hope? Warum lautete der Auftrag Kill or Capture? Ich habe keine Ahnung, Tom. Sag es mir. Hätte der Auftrag an SD6 nicht lauten müssen, whatever happens, it's capture. Da ist doch was faul an der offiziellen Geschichte, oder? Denken Sie im Weißen Haus und im Pentagon und in Langley wirklich, dass wir alle verblödet sind? Es gab praktisch keine Gegenwehr. Und trotzdem mussten sie ihn eliminieren. Warum? Warum musste UBL zum Schweigen gebracht werden? SD6 wollte nicht mitmachen bei diesem Kill or Capture. Hat diesen Auftrag schlichtweg verweigert. Im Handbuch fürs Militär läuft das unter Hochverrat. Aber sie haben es hingekriegt. Sie haben alle angeschmiert. Sie haben es hingekriegt, diese Irren. Das ist unglaublich. Dieser total verrückte Vito und dieser dumme, dumme MU. Erzähl weiter. Mohammed wurde von Vito einbezogen, weil sie Geld benötigten. Die Tadschiken, die UBL gefangen hielten, wollten Geld, viel Geld. Ich war dabei, als Vito und Mohammed sich in London trafen. Mohammed glaubte nichts, genau wie du. Deswegen war er dort. Er wollte den Mann sehen, das Original. UBL wurde in Faisalabad von Männern des Stammes von Massoud gefangen gehalten. Und die gehören zu den besten Kämpfern, die man in Afghanistan finden kann. Und sind alle fünf umgebracht worden. Diese Tadschiken lassen sich nicht von den Taliban umlegen. Das müssen Spezialkräfte gewesen sein. Von welchem Land? Wer hat Faisalabad verpfiffen? Verkauft, nehme ich an. Versuch herauszufinden, wer die Tadschiken getötet hat. Dann findest du die Spur zu UBL. Mohammed und meine Freunde von SD6 sind von ein und derselben Partei ermordet worden. Kann nicht anders sein. Geronimo. Hörspiel in vier Teilen nach dem gleichnamigen Roman von Leon de Winter. Übersetzung aus dem Niederländischen Hanni Ehlers. Teil 3. Mit Tom Johnson, Silvester Groth. Ruth Fiorentino, Barbara Nüsse. UBL, Matthias Buntschuh. Jabba, Sebastian Ozendowski. Apana, Birte Schnöing. Vito Jafrida, Peter Kurt. Mohammed Hashimi, Michael Rotschopf. Danny Davis, Max von Pufendorf. Kathy, Naomi Kraus. Vera Baranko, Stefanie Eid. Und Kemel Bunura, Omar El Saidi, Anne Moll, Jelul Morseli, Stefan Schad, Mohamed Sagai. Komposition: Andreas Bick. Trompete: Paul Brody, Rubab: Markus Schlafke, Bansuri: Tilman Denhardt. Technische Realisation: Gerd-Ulrich Poggensee, Sabine Kaufmann und Sebastian Ohm. Regieassistenz: Lisa Krumme. Hörspielbearbeitung und Regie: Christiane Ohaus. Dramaturgie: Susanne Hoffmann. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2018.